war's, das Spiel ist aus. Ich zieh meine Jacke an, dreh mich aus dem Licht. Die anderen feiern nach Programm. Ich hab wirklich bis zuletzt so fest daran geglaubt. Gib meine Hand frei, heb dir die leeren Gießen auf. Lass den Kopf nicht hängen, hör ich mich selber reden. Man kann nicht immer gewinnen, jetzt fallen mir all die Sprüche ein. Lass den Kopf nicht hängen, du hast alles gegeben. Nur wenn du jetzt aufstehst, holst du dich wieder ein. Mir ist egal, wo es hingeht, Hauptsache es wird gelacht. Selbst wenn ich mich wieder finde, wo ich nichts verloren hab. Ich zieh ne neue Karte, setz alles, ohne sie zu drehen. Ich bin gespannt, was jetzt kommt, ihr müsst es nicht verstehen. Lass den Kopf nicht hängen, hör ich mich selber reden. Man kann nicht immer gewinnen, jetzt fallen mir all die Sprüche ein. Du hast nichts verschenkt, du hast alles gegeben. Nur wenn du jetzt aufstehst, holst du dich wieder ein. Wohin ist dich auch hin?